Schönen guten Morgen. Ich habe so aufmerksam zugehört, dass ich vergessen habe, mein Headset einzuschalten und anzunehmen. Wie geht es euch? Heute ist ein richtig schöner sonniger Tag. Halleluja. Hast du schon mal so einen Ausdruck gehört, dass man vom Leben alles nehmen soll, was man bekommen kann? Ja, was man bekommen kann. Все бери. Also nimm alles mit. Это так люди говорят. So sagen das die Menschen. Nimm alles mit. Бери от жизни. Also nimm alles vom Leben. Все, что можешь. Alles, was du kannst. Но я тебе скажу, дорогой. Aber ich sag zu dir, mein Lieber. Это очень неправильное выражение. Das ist ziemlich falscher Ausdruck. Почему сегодня так много эгоизма? Wieso ist heute auf der Erde so viel Egoismus? Почему сегодня в мире много блуда? Wieso gibt so viel Unzucht auf der Erde? Потому что люди говорят: "Бери от жизни всё, что можешь." Denn die Menschen sagen: "Nimm alles vom Leben, was du kannst." Потому что жизнь сама по себе она ничего не даст. Denn das Leben von sich aus gibt dir nichts einfach so. Дают люди. Denn die Menschen geben es. И надо брать тогда от людей, получается. Und dann, wie es aussieht, muss man das dann von Menschen nehmen. И поэтому люди хотят взять все от жизни. Deswegen wollen die Menschen alles vom Leben nehmen. И они хотят больше от этого. Und so wollen sie von dem oder von demjenigen mehr. Если они вступают в брак. Wenn sie eine Ehe eingehen. Они хотят брать от жизни все, что можно. Wollen sie vom Leben alles nehmen, was sie können. И они берут, конечно же, друг у друга, ни у кого другого. Und natürlich nehmen die das voneinander, natürlich nicht von jemand anderen. Пока один не скажет: хватит. Solange der eine von ihnen sagt: es ist genug. И тогда развод происходит. Dann kommt es zur Scheidung. И с интернетом пришло новое слово в нашу жизнь. Und mit Internet kam ein neues Wort in unser Leben hinein. Пользователь. Also Verbraucher. Или user. Oder user. Ага, user. Да, в компьютерном языке user. Also auf Computersprache heißt es user. И вот люди, они стали пользователями. Und so sind die Menschen zu Usern geworden. Везде и всюду. Also überall. Потребители еще говорят. Und man sagt dazu noch der Verbraucher. Но знаете, каждый из нас, дорогие, мы Aber wisst ihr, jeder von uns, meine Lieben, мы должны стать даятелями. Wir müssen Geber werden. Даятели. Wir müssen zu Gebern werden. И не получится быть только пользователем. Und es funktioniert nicht, wenn man nur bloß ein User ist. Понимаешь меня? Verstehst du mich? И у нас есть две руки. Wir haben zwei Hände. Одна из них. Eine von denen. Должна брать. Muss nehmen. Но другая. Aber die andere Hand должна давать. Muss dann geben. Okay? Okay. Вот эти две руки, они должны всегда работать. Also diese zwei arme Hände müssen immer funktionieren. Geben. Also geben. Und nehmen. Und nehmen. И если у тебя есть эти вот две руки в жизни. Und wenn du diese zwei Hände in deinem Leben hast. Тогда у тебя будет все хорошо. Dann wird bei dir alles gut sein. У некоторых только одна рука работает. Bei manchen funktioniert nur bloß eine Hand. Eine рука, Hand. Рука, чтобы брать. Also die Hand, die nur immer nehmen will. Вот эта рука нормально работает всегда. Also diese Hand funktioniert immer sehr gut. Но рука, которая дающая, она почему-то какая-то дефектная. Aber aus irgendwelchem Grund die gebende Hand, die ist irgendwie defekt. Коротенькая такая. Also sie ist so kurz. И я заметил, что вот такие люди, они всегда жалуются. Und ich habe bemerkt, dass solche Menschen sich immer beklagen. Всегда недовольны чем-то. Sie sind immer unzufrieden mit etwas. Они пользуются. Sie nützen etwas. И поэтому они жалуются на это. Und deswegen beklagen sie sich auch über das. Понимаете? Versteht ihr mich? Они пользуются сегодня городом. Also sie nützen heute die Stadt aus. И жалуются там, что дороги какие-то или что-то там не то. Und trotzdem beklagen sie sich, dass etwas nicht stimmt. Они пользуются семьей. Sie nützen die Familie aus. И всегда что-то недовольны там. Und trotzdem sind sie unzufrieden. И мне нравится подход Иисуса. Und mir gefällt, wie Jesus das Ganze so sieht. А, он говорит: я пришел, чтобы дать. Er sagt: ich bin gekommen, um zu geben. Чтобы дать. Um zu geben. Okay, это подход абсолютно другой. Okay, das ist ein andere Sichtweise, die wir normalerweise haben. И когда мы похожи на Иисуса. Und wenn wir in Jesus ähnlich sind. То мы становимся также похожим и в этом. Dann werden wir ihm auch in diesen Dingen ähnlich. Ты приходишь в семью. Du kommst in eine Familie. И ты думаешь: что я могу дать? Und du denkst dir: hey, was kann ich geben? Что я могу дать своей жене? Also, was kann ich meiner Ehefrau geben? Ты думаешь: что я могу дать мужу? Du denkst dir: was kann ich meinem Ehemann geben? Ты приехал в город. Oder du bist in eine Stadt думаешь, gekommen. Что я могу сделать для этого города? Und du denkst dir so: was kann ich denn für diese Stadt machen? Ты приходишь на какое-то там, не знаю, еще какое-то дело делаешь. Oder du machst eine andere Sache. Приходишь в церковь. Du gehst in die Gemeinde. И представляешь, у тебя мысль. Und stell dir vor, du hast plötzlich einen Gedanken. Что я могу дать? Was kann ich geben? Чем я могу послужить? Mit was kann ich dienen? И знаешь, если нечего дать, как бы вроде ничего особенного, никаких даров нету. Weißt du, wenn man so ungefähr nichts geben kann und man hat nicht so besondere Gaben. Служения у тебя нет. Du hast keinen Dienst. То всегда еще можно дать финансы. Dann kann man immer noch mit Finanzen helfen. Я заметил, что вот это делает человека счастливым. Und ich habe bemerkt, dass es einen Menschen glücklich macht. Когда вот такое мышление. Wenn er so ein Denken hat. Я хочу дать. Ich will was geben. И жизнь вдруг меняется. Und plötzlich verändert сих das Leben. Твоя жизнь меняется в лучшую Dein сторону. Leben verändert sich, es wird И besser. Те, которые рядом с тобой, они меняются в лучшую Und сторону. Und auch die Menschen, die dir nahestehen, deren Leben verändert sich auch. И, дорогие друзья, самые несчастные люди. Und meine lieben Freunde, die unglücklichsten Menschen. Это люди с ожиданиями. Das sind die Menschen mit Erwartungen. Неоправданными часто ожиданиями. Mit den erfüllten Erwartungen. Nicht gerechtfertigten. Nicht gerechtfertigten Erwartungen. То есть, с ожиданиями, неважно, справедливые или несправедливые. Also es ist egal, welche Erwartungen sind, ob das jetzt richtige oder gerechte oder nicht gerechte Erwartungen. Но когда у нас есть ожидания. Aber wenn wir Erwartungen haben. Это люди почему-то всегда разочарованные. Das sind aus irgendeinem Grund Menschen, die immer enttäuscht sind. У тебя было такое, ты едешь в отпуск. War das bei dir schon mal so, du fährst in Urlaub? Ты хочешь наконец-то лежать у моря. Du willst endlich am Meer liegen. И ты ожидаешь, я приеду. Und du erwartest, ich komme dahin. И будет прекрасная погода. Und es wird ein tolles Wetter sein. Ты будешь лежать в шезлонге на море. Also du wirst liegen auf deiner Liege am Meer im Sand. Классно, коктейльчики. Und es wird alles cool sein. Du bekommst Cocktails serviert. И ты приезжаешь, и дождь зарядил. Und du kommst dahin und plötzlich schüttet es aus allen и Wolken. 7 дней дождь идет. Und 7 Tage lang regnet es. И ты весь отпуск недовольный. Und du bist den ganzen Urlaub unzufrieden. Что за жизнь такая вообще? Was für ein Leben? Wieso passiert mir nur das? Такой облом произошел. Was für Pech? А можно было бы так же радоваться? Aber man hätte sich auch freuen können. Amen. Amen. Если правильное отношение к жизни. Also wenn man eine richtige Haltung zum Leben hat. Ты можешь сказать, дождь это лучшая терапия для души. Du kannst sagen, das Regen ist die beste Therapie für die Seele. Даже лучше, чем солнце. Sogar besser als die Sonne. Под дождь спать очень классно. Also beim Regen kann man sogar sehr gut schlafen. Открываешь окна. Du machst die Fenster auf. Это Божья симфония. Das ist die Gottessymphonie. Я сплю под дождь так хорошо. Also ich schlafe so gut, wenn es regnet. И вообще, когда зонтик есть у тебя. Und überhaupt, wenn du einen Regenschirm все hast, проблемы решены. Dann sind alle Probleme gelöst. Ты идешь такой романтичный. Also du läufst so romantisch rum. Думаешь о жизни. Du denkst über das Leben nach. Говоришь, слава Богу! Und sagst, Gott sei die Ehre. Можно же петь под дождем. Amen. Man kann sogar unter dem Regen singen. Это правильное отношение. Das ist die richtige Haltung dazu. И так много разочарованных людей. Und es sind so viele Menschen, die enttäuscht sind. Denn sie haben eine Menge Erwartung. Und oftmals sind das nicht gerechtfertigte Erwartungen sogar. Wenn der Mensch erwartet, dass sein Gehalt steigt, aber sein Gehalt wächst nicht. Okay. Надо сказать, надо лучше работать, значит. Dann vielleicht musst du besser arbeiten. Может быть, что-то еще, что-то сделать. Vielleicht musst du noch etwas machen. Сей, чтобы это произошло. Also sehe, damit es passiert. Люди не сеют, но хотят пожинать. Die Menschen sehen nicht, aber sie wollen ernten. Ожидает человек уважения. Der Mensch erwartet Respekt. Но не получает. Aber bekommt das nicht. Ожидает милости. Erwartet Gnade. Но не получает милости. Aber bekommt keine Gnade. Ты не сеешь прощения, как тебе получить прощение? Also du siehst ja keine Entschuldigung, und deswegen kannst du auch keine erwarten. Если ты не сеешь дружбу. Wenn du keine Freundschaft siehst. А что тогда вообще раздражаться, что нет друзей? Und wieso soll man sich dann so furchtbar aufregen, wenn man keine Freunde hat? Все просто. Es ist alles sehr, sehr einfach. Посеял, пожал. Gesät, geerntet. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы все, у всех все взять. Also wir sind nicht in diese Welt gekommen, bei allen etwas zu nehmen. Amen. Amen. Но мы пришли, чтобы дать и посеять. Wir sind gekommen, etwas zu geben und etwas zu sehen. И давай то, что ты можешь дать. Und gebe das, was du geben kannst. Делись своей жизнью. Also teile dein Leben mit Пусть anderen. Течет через тебя. Es soll aus dir fließen zu den anderen Menschen. Да, когда ты даешь, тогда ты и получаешь. Also wenn du gibst, dann bekommst du auch. В этом супер, понимаешь, такое чувство. Also in dem liegt dieses super Gefühl. Я не болото. Also ich bin kein Sumpf. Kein Sumpf. Через меня течет что-то. Aus mir fließt was. Durch mich fließt was. Получил, ich habe bekommen. Und ich bin bereit, es zu geben. Okay? Und dann bekommst du wieder. Denn Gott gibt die Saat dem, der sät. Тому, Gott gibt demjenigen Brot, der sät. Und Gott gibt dir weiterhin die Saat. Wenn du gibst. Also er liebt diesen Strom, diesen Fluss. Und je mehr ich gebe, und je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Und dieses Rohr, das wird richtig sauber. Denn dort wird der Segen nicht zurückgehalten. Halleluja. Halleluja. Единственное, что ты можешь взять на небеса, also das Einzige, was du in den Himmel mitnehmen kannst, das sind gute Werke. То, что Ойген говорил. Also das, was Ойген gesagt hat. Наше конто будет пополняться. Also unser Konto wird sich füllen. Давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben. Halleluja. И мы продолжаем серию «Необычно». Und wir machen mit der Predigtserie ungewöhnlich weiter. Ich möchte heute ein ungewöhnliches Thema reden. Weißt du, wie ich sie genannt habe? Sei ein Einfallspinsel für Gott. Oder Gottes Einfallspinsel. Sei Gottes Einfallspinsel. Знаешь, вообще-то это слово «простачок». Weißt du, überhaupt dieses Wort Einfallspinsel? Eigentlich ist es negativ. Okay, okay? Also Einfallspinsel. Говорят, die Menschen sagen, hey, die ist so einfältig, also so ein Einfallspinsel. Простак, такой человек, такой. Also so ein Mensch. И люди боятся выглядеть простачками. Und die Menschen haben Angst davor, wie Einfallspinsel auszusehen. Я же хочу использовать это слово сегодня позитивно. Aber ich möchte dieses Wort heute als positiv darstellen. И это есть истина, слово, которое простачок, если ты говоришь Божий простачок. Also das verändert den Sinn, wenn du sagst, es ist Gottes Einfallspinsel. Не просто такой вот простачок. Also nicht nur einfach so просто ein Einfallspinsel, der doof ist, sondern Gott sein Einfallspinsel. И Богу нравятся простые люди. Und Gott gefallen die einfachen Menschen. Дорогие, meine Lieben, не мудрое мира избрал Бог. Gott hat nicht das Weise der Welt erwählt. Поэтому не надо стремиться к этому. Deswegen sollte man sich nicht an dieses Weise oder Kluge sich danach, also man soll nicht danach streben. Er hat das Unbedeutendste der Welt erwählt. Зачем? Wozu? Почему? Wofür? А чтобы посрамить тех, которые вот такие жирафы. Denn um diejenigen zu beschämen, die so sind, wie Giraffen, so groß, die auf alle von oben herab schauen. Эй, Бог вот таких как раз бьет, ничего не значащих. Und Gott nimmt genau die Menschen, die so unbedeutend sind, которые достаточно смиренные, чтобы признать это, die richtig demütig sind, um das anzuerkennen. Потому что, ну, простофили куча, просто только редко кто признается в этом. Es gibt natürlich viele Einfallspinsel, aber nur wenige bekennen das. Oder geben das zu. И если ты простачок перед Богом, und wenn du ein Einfallspinsel vor Gott bist, как дитя, und bist wie ein Kind vor ihm, Иисус тебя берет в центр, dann nimmt dich Jesus in das Zentrum, поднимает твою жизнь, und baut dein Leben auf. И через твою жизнь, und durch dein Leben, он понижает, посрамляет, also erniedrigt, beschämt er, тех, которые считают себя кем-то, diejenigen, die denken, dass sie etwas sind, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, damit kein Fleisch vor Gott sich rühme. Понимаешь это? Бог хочет прославиться. Denn Gott möchte verherrlicht werden, zu Ehre kommen. Amen. Amen. И это не мудрое мира, оно мудрее всего остального. Und dieses Unweise der Welt ist weiser als alles andere auf der Welt. Потому что оно слушает Бога. Denn es hört auf Gott. Amen. Amen. Одна девушка, христианка. Eine junge Frau, eine Christin. Она гимнастка была. Sie war eine Gymnastin. Это реальная история. Das ist eine wahre Geschichte. Она пришла в магазин. Sie kam in ein Geschäft. И вдруг у нее в сердце вот такое вот побуждение. Und plötzlich hat sie im Herzen so einen Ruf. Такая вот мысль. Also so ein Gedanken. Странная, дебильная мысль. Also so ein ungewöhnliches, komischer Gedanke. Надо подойти к кассе. Man soll zur Kasse kommen. И встать на голову. Встать Und на man голову. Soll sich auf den Kopf stellen. Такая мысль. Was für ein Gedanke. Und dabei war das so ein richtiger, hartnäckiger Gedanke. И она думает, нет, это дьявол. Und dann denkt sie sich, nein, das ist der Teufel. И закупается. Und kauft ein und kauft ein. Потом идет к кассе. Und dann geht sie zur Kasse. И слышит опять. Und hört schon wieder. Это Бог говорит. Da sagt Gott zu ihr. Встань на голову. Stell dich auf deinen Kopf. Ты не сделала то, что я тебе сказал. Du hast nicht das getan, was ich dir gesagt habe. И она такая, была не была. Und sie sagt, okay, schauen wir mal, was kommt. Кассирша говорит, извините. Und sagt zur Kassiererin, tut mir leid. Отошла. Dann ging sie so ein bisschen weit weg und stellte sich auf den Kopf. Und plötzlich schaut die Kassiererin von oben, hat alles einfach aus der Hand losgelassen und fing an zu heulen. Sie heult die ganze Zeit und man hört das im ganzen Geschäft. Und die andere springt auf und sagt, was ist passiert? Und sie sagt, сегодня утром heute in der früh, здесь один человек говорил мне об Иисусе. Sprach ein Mensch heute früh über Jesus zu проповедовал mir. Мне. Er hat gepredigt zu mir. И когда я это слышала, я сказала, und dann, wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, если это правда, wenn es Wahrheit ist, то пусть кто-то придет сюда и встанет на голову передо dann, мной. Dann soll jemand herkommen und sich auf den Kopf stellen vor mir. И плача! Und heult einfach weiter. Ты знаешь, что Бог не мог бы использовать эту девушку, если бы она не была простачком. Weißt du, der hätte diese Frau nicht gebrauchen können, wenn sie nicht ein Einfallspinsel wäre. Не мудрое мира избрал Бог. Also nicht das Weise der Welt hat Gott erwählt. И потом он делает великое что. Und dann macht er was Großes daraus, was Gewaltiges. Ну, можно так замудрствоваться. Man kann sich so in die Weisheit vertiefen. И Бог не может тебя использовать. Und dann kann Gott dich gar nicht mehr gebrauchen. Мы хотим выглядеть посолиднее. Wir wollen immer ein bisschen solider aussehen, ein bisschen klüger. Und alle Menschen in der Welt überzeugen einander, dass sie klüger sind. Dass sie keine Einfallspinsel sind. Wenn jemand zum Beispiel über die Musik redet, obwohl der Mensch gar nicht sich mit der Musik auskennt, sagt er, Bach ist besser, Chopin ist besser. Aber der gefällt mir nicht so, der andere. Хотя его вообще в жизни не существовало никогда. Obwohl er nie in seinem Leben ihn gehört hat. И люди ничего не смыслят в живописи. Und die Menschen haben überhaupt keine Angst von Kunst. Не смыслят, ничего не понимают. Die verstehen gar nichts von Kunst. Но они обязательно участвуют в разговоре. Aber trotzdem nehmen sie richtig rege am Gespräch teil. И люди любят рассказывать о том, что они ездили по всему миру. Die Menschen lieben es zu erzählen, dass sie die ganze Welt umreist haben. И вот такая вот проблема возникает. Und weißt du, dann kommt das so ein Problem. Ты смотришь в Instagram. Also du Facebook. Schaust ins Instagram oder Facebook. И там такая ярмарка тщеславия. Und dort ist so ein Bazar der тщеславия, der Hochmut. Я здесь была, я с тем была. Ich war dort, ich war mit dem dort. И я еще вот это ела. Und ich habe noch das gegessen und das gegessen. И человек сидит такой, смотрит на картинки. Und der Mensch sitzt da und beobachtet sich so die Bilder. Думает, а я вот дальше своего Нюрнберга никуда не уехал. Und denkt sich, oh, ich bin noch nie weiter weg als Nürnberg weggefahren. И я еще этого не пробовал. Und ich habe das noch nicht probiert. И потом не хочется даже смотреть его. Weißt du, dann hat man absolut keinen Bock mehr, das anzusehen. И не хочется общаться с этими умными людьми. Man möchte dann auch sich mit solchen Menschen gar nicht unterhalten, die so klug sich so, so weise sind, die voller Abenteuer sind, die so super, super sind, die richtige Besserwisser sind. Und die Menschen wollen keinen Kontakt mehr mit ihnen haben. Aber sobald jemand an kommt, кто смело говорит, der mutig spricht, слушай, я только в Германии был до сих пор. Und sagt, hey, hör zu, ich war nur in Deutschland hier. Вообще, как это так клево там вот там быть? Und dann sagt er so, das ist so cool, woanders zu sein. Я еще слона вживую не видел, только по телевизору. Ich habe noch nie einen Elefanten gesehen, nur im Fernseher. И люди такие, вот простачок. Und die Menschen so, oh, was bist denn du für ein Einfallspinsel? Но с ним так легко общаться. Aber es ist so leicht, sich mit ihm zu unterhalten. И с ним легко дружить. Und mit ihm ist es so leicht, eine Freundschaft zu haben. С ними классно строить отношения. Mit denen ist es leicht und schön, eine Beziehung aufzubauen. Weil das einfache Menschen Они sind. Смиренные. Sie sind demütig. И ты чувствуешь себя всегда, ну, по крайней мере, наравне точно. Also du fühlst dich zumindest auf eine Welle mit ihnen. Auf eine Augenhöhe. На самом деле все хотят иметь дело с простыми людьми. Amen. Und tatsächlich wollen alle was mit einfachen Leuten zu tun haben. Ты хочешь Amen? Такую суперсложную жену? Хочешь? Willst du so eine super komplizierte Ehefrau? Жена хочет такого суперсложного такого. Frau, willst du so einen super komplizierten Mann? Да. Или кто мечтает о таком суперсложном шефе? Oder wer träumt davon, einen super komplizierten Chef zu haben? Когда он рот открывает, тебе надо держать словарь, чтобы понять, что он говорит. Wenn er seinen Mund aufmacht, musst du immer ein Wörterbuch dabei haben, um zu verstehen, was er überhaupt spricht. Кто мечтает о таких сложных отношениях? Also wer träumt überhaupt von solchen komplizierten Beziehungen? Не думаю. Ich glaube nicht. И Иисус и Бог, он тоже такой. Und Jesus und Gott sind genauso. Он любит простоту. Er mag die Einfältigkeit. Среди людей. Zwischen den Menschen. В отношениях. In den Beziehungen. И также в отношении к нему. Und auch in Bezug auf ihn. Смотри, как написано Луки 3:5. Schau, wie in Lukas 3:5 geschrieben steht. Луки 3:5. Also Lukas 3:5. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll, und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Приготовьте путь Господу. Ihr sollt den Weg für Herrn vorbereiten. Прямыми сделайте в степи стези ему. Also alles soll стези? Стези. Пути. Also man soll alle Wege für ihn gerade machen. Кривизны выпрямятся. Und die Krummen werden gerade werden. Смотри, кривизны, крумы. Also schau mal hier auf die Krummen. Слово кривизна. Also das Wort krumm. Можно перевести еще как лукавый. Also kann man noch übersetzen als listig. Это то слово, которое употребляется в другом месте в Иеремии. У Иеремии. Das ist das Wort, wo auch bei Jeremia vorkommt. Там, где сказано, лукавое сердце человеческое. Dort, wo steht, dass listig ist das Herz von einem Menschen. И вот это слово здесь тоже. Und hier kommt dieses Wort auch vor. Кривизны. Also dieses Krumme. Лукаво. Also listiges Herz. Кривое сердце такое. Also ein krummes Herz. Такие, всегда такие мысли. Also immer sind dort solche Gedanken. Есть такое русское выражение. Es gibt so eine russische Aussage. Кривить душой. Listig in der Seele zu sein oder listige Seele zu haben. Слышал такое, да? Oder krumm zu sein oder falsch zu sein. Человек кривит душой. Ага. Also falsch zu sein? Falsch zu sein. Also super. Falsch zu sein. Фальшивить. Also falsch zu sein. То есть не быть честным. Also das bedeutet nicht aufrichtig zu sein. Лукавить. Also immer wieder mal so listig zu sein. И вот есть прямые пути. Und es gibt gerade Wege. А есть кривые. Und es gibt krumme Wege. А есть автобан. Es gibt Autobahn. А есть такая дорожка в лесу. Такая. Und es gibt so ein Waldweg. И чем дальше в лес, тем больше дров. Und je mehr in den Wald, desto mehr wird der Weg krummer. Мы позавчера ездили или попозавчера ездили на одно место. Wir sind vorgestern an einen Ort gefahren. И ехали на автобане. Und sind erst einmal Autobahn gefahren. Super. Es war wirklich ein super Weg. Du kannst einfach nur Gas geben und das war's. Пробка, бабах. Und plötzlich kam Stau. И мы съехали. Und wir sind abgefahren. И думаем, ну, навигация выведет, все хорошо. Und haben uns so gedacht, die Navigation wird uns schon rausfinden. И она ведет нас в лес. Rausführen. Aber sie führt uns in einen Wald hinein. Я уже смотрю, асфальт заканчивается. Und ich sehe schon, dass Asphalt schon zu Ende ist. Начинается Шоттер. Und es fängt Schotterweg an. Потом такие вот дороги. Und dann sind solche Trampoline Wege. Какие-то. Also irgendwelche Trampolins. Oh, Боже мой. Und haben хоть gedacht, бы вывела. Gott, führe mich plötzlich hier хоть unbedingt hinaus. И вот такая вот бывает такая жизнь тоже. Und so können auch das Leben so aussehen von такие einem Menschen. Мысли. Solche Gedanken. Была прямая мысль. Es war ein gerader Gedanke. Я грешник. Ich bin ein Sünder. Бог классный. Gott ist klasse. Мне надо покаяться. Ich muss Buße tun. Я пойду на небеса. Und dann gehe ich in den Himmel. Прямая цель, правда? Also das ist ein gerader Ziel, nicht Прямее wahr? Не бывает. Also gerade geht's nicht. Прямо. Also gerade. Истина. Das ist die Wahrheit. Halleluja. Вот есть путь. Иисус есть путь. Also Jesus ist ja der Weg. Okay, прямой автобан. Das ist ein gerade Autobahn. И вдруг пробка. Und plötzlich Stau. Ба-бам. Ба-бам. Змея приползает, говорит. Dann kriecht eine Schlange. Подлинно ли сказал Бог? Wahrlich hat Gott gesagt. А это правда, что он сказал? Ist das wahr, was er gesagt Иисус hat? Иисус есть путь. Dass Jesus der Weg ist. Там еще куча путей разные есть. Da gibt es doch noch eine Menge andere Wege. И человек вдруг начинает съезжать. Und plötzlich fängt der Mensch abzufahren. И теряет рай. und verliert das Paradies. Как это произошло с Адамом и Евой? Wie es mit Adam und Eva passierte. Мысль, кривая мысль. Also ein krummer Gedanke kam. И ты уже уходишь в лес. Und schon gehst du in den Wald. Мысль такая вот бывает, например, меня используют. Es gibt ja manchmal solche Gedanken, man nützt mich aus. Страшнейшая мысль. Das ist ein furchtbarer Gedanke. Меня кто-то использует. Jemand nützt mich aus. Все, ты уже попал в лес. Und schon bist du im Wald. Чем дальше ты будешь ехать? Also je mehr du da reinfahren wirst, desto schwieriger ist da wieder rauszukommen. Возвращайся на прямую мысль. Deswegen kehre wieder zum geraden Gedanken. Возвращайся на автобан. Zurück. Also kehre wieder zu der Autobahn zurück. Ты можешь сказать, да пусть меня используют. Und dann kannst du sagen, sie sollen mich ausnutzen. Хоть кто-то, кому-то я нужен. Wenigstens braucht mich jemand. Amen. Amen. И все, и дьявол остался с рогами. Und überhaupt, der Teufel bleibt dann mit seinen кривые мысли, они zurück. Сложные. Also krumme Gedanken sind ziemlich schwierig und kompliziert. Und oftmals sind sie nur im Kreis. Und gerade Wege sind einfach. Und Gott sagt, macht eure Gedanken einfach. Macht deinen Weg gerade. Und ich komme dahin. Und meine Herrlichkeit wird dahin kommen. Es gibt solche komplizierten Christen. Also sehr komplizierte Christen. Sie denken, denken auch ziemlich kompliziert. Sie nehmen auch alles kompliziert auf. Etwas sagst du? Also ganz einfache Sache. Und plötzlich kommt das ganz anders raus. Und kommt das auf dich wie ein Hammer. Was ist das? Woher kommt das? Sie fühlen auch kompliziert. Und sie lieben solche komplizierten Dinge. Ich habe mal gehört, wie einer eine Frage gestellt hat. Also die Christen saßen untereinander. Und der eine sagt, also wieso hat Jesus das Feigenbaum verflucht? Почему? Also wieso? Он проклял эту бедную смоковницу. Wieso hat er diesen armen Feigenbaum verflucht? И там началась целая дискуссия. Und dort fing das so eine richtige Diskussion an. Полчаса, час, я не знаю. Also halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung. За что Иисус проклял бедную смоковницу? Also warum hat Jesus diesen armen Baum verflucht? Жалко смоковницу. Es ist doch schade um diesen Baum. И никому из них. Und keiner von ihnen hat sich Gedanken über Jesus gemacht, dass er ihnen Leid getan hätte. Dass er einfach nur essen wollte. Jesus, Творец. Denn Jesus ist ja der Schöpfer. Подходит к дереву. Er kommt zum Baum. Дерево, ты должно давать плоды. Und sagt, Baum, du musst Früchte tragen. Фиговое дерево должно показывать фиги. Also Feigenbaum muss Feigen zeigen. Такие настоящие. Also so richtige натуральные Feigen. Фиги. Also naturbelassene. Они другие. Und keine anderen. Оно не дает ничего. Aber es gibt nichts. Только одна листва. Es sind nur Blätter drauf. Да почему он проклял? Und wieso hat er es verflucht? Потому что Иисус был голодный. Weil Jesus einfach hungrig war. Знаете, что когда мужик голодный, он опасный. Wisst ihr, wenn ein Ehemann oder ein Mann überhaupt hungrig ist, der ist ziemlich gefährlich. Это надо знать всем женщинам. Das müssen alle Frauen wissen. И не нарываться на неприятности. Und man soll keine Amen. Schwierigkeiten sich dadurch einfangen. Amen. Amen. Если холодильник пустой, also wenn dein Kühlschrank leer ist, проблема. Dann hast du ein Problem. Так что если это дерево не имеет плода, так пусть засохнет. Deswegen, wenn dieser Baum keine Früchte trägt, dann soll es vertrocknen. Weißt du, Jesus ist sehr einfach. Dieser Baum soll niemand mehr belügen. Mit seinen schönen Blättern. Засохни, говорит. Du sollst vertrocknen, sagte и er. Ушел. Und ging weg. Все. Und das war's. Просто. Das ist einfach. Давай думать просто. Lass uns einfach denken. Amen. Amen. Давай сделаем свои слова простыми. Lass uns unsere Worte einfach machen. И Бог говорит, тогда я приду в твою жизнь. Und dann sagt Gott, dann komme ich in dein Leben hinein. Тогда я приду в твою семью. Dann komme ich in deine Familie hinein. Я приду в церковь. Dann komme ich in die Gemeinde. И Бог простой. Und Gott ist einfach. Дьявол такой сложный. Und der Teufel ist so kompliziert. Очень сложный. Er ist sehr kompliziert. И он всегда вот такой, который приводит в хаос. Und er ist derjenige, der immer Chaos bringt. Chaos, der Labyrinth. Bringt alles. Labyrinth. Der verwandelt alles zu einem Labyrinth. Diabolos. Dieser Diabolos. Durcheinanderbringer. Also dein Durcheinanderbringer. Und er ist auch der Повелитель Мух. Und genauso ist er der König der Fliegen. Die тоже сложные твари. Das sind auch sehr Sehr schwierige Geschöpfe, Kreaturen. Also er liebt das, die Leben zu verheddern. Genau. Also ihr wisst ja, wenn zum Beispiel eine Kette oder ein Draht sich verheddert und dann sitzen solche Fische da und plötzlich, wie heißt das, Leska, also dieser Draht, dieses Draht verheddert sich und das ist Katastrophe für einen Fischer. Und bis du das auseinander tust oder auseinander machst, das dauert sehr, sehr lange. Aber Gott schneidet es manchmal weg. Er sagt, komm, lass uns wieder neu beginnen. Dort sind viel zu viele Dinge, die du nicht brauchst. Es ist einfach schon so ein tiefer Wald, dass man da raus muss. Und man kann das nicht mehr auseinander tun. Und meine Freunde, unsere Aufgabe ist, sich nicht zu verheddern lassen. Lass dich nicht verheddern. Oder alles zu verwickeln. Und Gott soll dir die Weisheit geben, damit du auf dem geraden Wege bleibst. Und in der Früh stehst du auf. Und du hast eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Sag mit mir Aufgabe. Aufgabe. Будь как дитя. Sei wie ein Kind. Будь как дитя. Sei wie ein Kind. Это так сложно. Das ist so kompliziert. Сложно, да. Das ist so schwierig. С нашими замороченными мозгами. Also mit unseren so klugen Gedanken. Но надо. Die so verheddert sind. Надо. Aber man muss. Встал утром. Du stehst in der Früh auf. Посмотрел в зеркало. Schaust dich in den Spiegel. Улыбнулся. Lächelst dich an. Классно все. Und alles ist я klasse. Дитя Божие. Ich bin Kind Gottes. Amen. Amen. Упрощай свои мысли. Vereinfache deine Gedanken. Самое главное в жизни. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Оставайся с Иисусом на пути. Also bleib mit Jesus auf dem Weg. И свои слова, и свои чувства. Und deine Worte und deine Gefühle. Упрощай. Vereinfache sie. На самом деле быть простым или простачками не так легко. Tatsächlich, wie man so sieht, ist Einfallspinsel so schwer zu sein. Amen. Amen. Говорить ясно и просто, это не все умеет. Also einfach und deutlich zu reden, ist das nicht, fällt nicht jedem einfach. Не зря говорят, что гениальное все просто. Also nicht umsonst sagt man, dass alles, was genial ist, einfach ist. Гениальное просто. Also das Geniale ist einfach. А примитивное сложно. Und das Primitive ist kompliziert. Слышишь? Hörst du? Мы часто наоборот думаем. Oftmals denken wir andersrum. А Бог, он простой. Aber Gott ist einfach. Genie. Genie, он гений, поэтому also просто. Er ist ein Genie. А люди любят умничать. Aber die Menschen lieben es so, alles besser zu wissen, die verschlimmern alles, sie verkomplizieren alles. Живопись стала непонятная. Und plötzlich ist das Bild nicht mehr so ganz deutlich. Ты смотришь на живопись. Also du schaust dir ein Bild an. Вот что за мазня. Und dann denkst du dir, was ist denn das für ein Geschmiere? А эти говорят, это модернизм. Und die anderen sagen, das ist modern. Modernism, такой есть, такой стиль. Also es gibt so einen Stil, der heißt auch Modernism. Modernism, да. Modernism, okay. Художник просто бросил кисть на полотно. Der Künstler, also der Maler, der schmeißt einfach seinen Pinsel einfach auf das Bild. А люди все смотрят. Und die Menschen schauen das an. Wow. Und sagen, wow. Wow. Wow. Какой сюжет. Was für ein Bild. Какая мысль. Was für ein Gedanke dahinter. Это я вижу, это я вижу. Und das sehe ich, und das sehe ich, und das sehe ich heraus. Modernism. Das ist einfach modern. Нет, это просто умничание. Das ist einfach nur Besserwisserei. Кто-то может сказать, я не на том уровне, хорошо. Jemand kann vielleicht sagen, ich bin nicht auf diesem Level. Я не разбираюсь. Also ich kenne mich damit nicht aus. Охотно тебе скажу, да. Und ich sag dir gern ja. Я простой. Also ich bin einfach. И мне это 100 лет не нужно вообще. Und ich brauche das überhaupt nicht, dieses Bild. Мне бы вот еще 50 лет остаться таким простым. Ich würde gerne noch 50 Jahre so ein Einfallspinsel bleiben. И попасть на небо. Und in den Himmel kommen. И больше ничего не надо. Und mehr brauche ich nicht. Я за минимализм. Also ich bin für Minimalism. Просто ясно. Ich bin für Minimalismus. Четко. Also klar und deutlich. И люди, они поменяли чистое Евангелие на какое-то вот такое гуманистическое. Und die Menschen haben das reine Evangelium durch ein humanistisches ersetzt. Вот простое Евангелие. Also das einfache Evangelium. Кто-то там читал, что Иисус какие-то замудренные вещи говорит. Hat jemand von euch gelesen, dass Jesus irgendwelche allzu klugen Dinge gesagt вот hat? Ты сидишь, думаешь, ничего не врубаешься, вообще also не понимаю. Du sitzt und denkst ihn nach und kommst überhaupt nicht drauf, was er meint. Да, что же он такое сказал, und dann denkst du dir, hey, was hat denn redet er überhaupt gemeint? Да ничего подобного. Иисус also nichts Ähnliches. Jesus hat einfach geredet. Amen. Amen. Он любил простоту. Also er liebte die Einfältigkeit. Женщина пришла к нему. Eine Frau kam zu ihm. Ее притащили. Also besser gesagt, man hat sie da zu ihm geschleppt. И эти знайки такие стоят. Und diese Besserwisser standen so da. Что будем делать с ней? Und dann, hey, was machen wir jetzt mit der? Моисей сказал. Schau mal, was der Mose gesagt hat. Побить камнями. Man soll sie steinigen. А ты что скажешь? Und was sagst du denn? Попался, а? А, jetzt bist du in der Falle. Сидишь, да, в ловушке. Also, jetzt sitzt du in der Falle. И вот этот вот великий Моисей, такой авторитет религиозный. Und dieser große Mose, der so ein großer, großer Respektsperson für sie war. Иисус такой маленький. Und Jesus ist so klein. А Моисей такой великий. Und Jesus ist so gewaltig. Mächtig. И что скажешь? Und was sagst du denn dazu? Иисус ей просто сказал. Aber Jesus sagte ganz einfach. Этим сказал, говорит, also zuerst hat er zu denen gesagt. Да, кто из вас без греха? Also wenn jemand von euch ohne Sünde ist, der schmeißt als erster den Stein. Er hat sich nicht einmal angeguckt. Er hat etwas mit seinem Finger da im Sand gemalt. Also wahrscheinlich hat er irgendwas Modernes gemalt. Und plötzlich sind alle auseinandergelaufen. Und dann sagt er zu dieser Frau, also, was los? Ну, где твои обвинители? Also, wo sind deine Verkläger? Никто не обвинил. Also, kein Kläger ist von нет, dir da. Нет, Господи. Hat dich keine verklagt? И я не обвиняю Und sie тебя. Sagt, nein, und ich klage dich nicht an. Also, geh. И пред не греши. Und sündige von nun an. Точка, mehr. Все. Und Schluss aus. Вот Punkt. Это вся теология Иисуса. Das ist die ganze Theologie von иди, Jesus. И пред не греши. Also, geh und sündige von nun нет, an давай nicht семинар mehr. Внутреннего исцеления oh, сделай. Oh, lass uns jetzt ein Seminar von innerer Heilung veranstalten. Давай помолимся за ее освобождение. Lass uns für ihre Befreiung mal beten. Давай ей пост объявим на 5 дней. Lass uns ihr sagen, die soll 5 Tage lang fasten. Давай про ее детство вспомним. Lass uns uns über ihre Kindheit so nachdenken. Кто ее там обижал, кто also, ее wer hat sie so beleidigt in der Kindheit? А что это за мужики были у нее в постелях все время? Und was waren da ständig Männer in ihrem Bett? Иисус этого не делает. Jesus tut sowas nicht. Говорит, иди. Er sagt, geh. Иди, родная. Geh, meine Liebe. И впредь не греши. Und du von nun an nicht mehr sündigen. Amen. Amen. Просто? Einfach. Просто. Bitte schön. И когда люди говорят об этих вот вещах, они усложняют все. Und wenn die Menschen über diese Dinge reden, die verkomplizieren alles. Нам нужно говорить все еще о рае и об аде. Also wir müssen immer noch über den Himmel, also über Paradies und über die Hölle reden. Я уже 100 лет не слышал проповедь о рае и аде. Ich habe schon seit 100 Jahren nicht mehr eine Predigt gehört über Himmel und Hölle. О суде Божьем. Über das Gericht Gottes. О грехах. Über die Sünde. Что-то все вот такое, которое исцеляет все какое-то такое вот Бог исцеляет тебя. Es wird immer über das geredet, dass Gott dich heilt. Отверженность там. Wenn du dich abgelehnt fühlst. И там самооценку твою Бог хочет поднять. Und Gott möchte dein erniedrigte Gefühle wieder herstellen. Да, я не против. Ja, ich habe nichts dagegen. Это только часть правды. Das ist nur ein Teil von der Wahrheit. Это правда, да. Das ist die Wahrheit. Но это часть. Aber das ist nur ein Teil davon. И я не слышу проповедей о том, что нужно идти к соседу и говорить ему об Иисусе. Aber ich höre diese Predigten nicht, dass man seinem Nachbarn über Jesus erzählen soll. Но это же главное. Aber das ist doch das Wichtigste. Спасти человека из ада. Einen Menschen aus der Höhle zu retten. Мне кажется, что в этом любовь. Ich denke, dass in dem die Liebe ist. В этом любовь. Also in dem ist die Liebe. Предупредить об опасности. Den Menschen über die Gefahr warnen. И это плохо говорить раковому больному, что у него просто насморк. Und es ist falsch, einem Krebskranken zu sagen, dass er bloß einen Schnupfen hat. Это даже преступление. Das ist sogar ein Verbrechen. Я думаю, что любовь в том, чтобы говорить ясно. Ich denke, die Liebe steckt darin, dass man deutlich und klar zueinander redet. Почему-то Иисус говорил так. Aus irgendeinem Grund redete auch Jesus so. Кто будет веровать и креститься? Also wer glauben wird und sich taufen lässt, спасен будет. Der wird gerettet werden. И кто не будет веровать? Und der nicht glauben wird, осужден будет. Der wird gerichtet werden. Угу. Mhm. Прямо? Das ist gerade, da. Gerade hard? Heraus. Ist das hart? Ja. Ist das hart? Aber fair. Aber fair. Это правда. Das ist die Wahrheit. И где вот сегодня эта прямота и простота? Und wo ist diese Geradlinigkeit? Wo ist heute diese Einfältigkeit? В церквях. Also in den Gemeinden. В проповедях. In den Predigten. Знаешь, Библия говорит, что Слово Божие это меч. Weißt du, die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes ein Schwert ist. Schwert, меч, слышишь? Das ist ein Schwert. Оно теряет остроту. Und das verliert an seine Schärfe. Когда оно теряет простоту. Wenn es die Einfältigkeit verliert. Острота уходит. Dann geht die Schärfe weg. И Слово Божие становится тупым. Und das Wort Gottes wird stumpf. ножик для масла, знаете? Also wie das, das wird so einem Buttermesser nur. Вместо меча такое масло. Anstatt einem Schwert wird das ein Buttermesser. И так помазали тебя сверху просто. Und man schmiert dich einfach so von oben, von außen. В церкви помазали тебя туда-сюда. Also man schmiert dich so in der Gemeinde von außen. И ничего не отрезали. Und haben nichts weggeschmissen, nichts weggeschnitten. Зато ты помазанный такой остался весь. Aber dafür bist du so voll geschmiert geblieben. Halleluja, Jesus Gospod. Und dann sagst du, Halleluja, Jesus Christus. Все осталось при тебе. Aber alles bleibt bei dir. Alles blieb bei dir. Все там грешки. Alle deine kleinen Sünden bleiben bei dir. Почему? Wieso? Острота уходит. Weil die Schärfe weggeht. Острота уходит. Weil die Schärfe verloren geht. Во многих церквях в Германии стали копировать почему-то Америку. Und in vielen Gemeinden in Deutschland hat man aus irgendeinem Grund angefangen, die amerikanischen Gemeinden zu kopieren. Я иногда попадаю в такую церковь. Und manchmal komme ich in solchen Gemeinden. Я думаю, ба, я в Америку попал. Und denke mir, wow, ich bin jetzt wie in Amerika. Со сцены сыпется сленг. Also von der Bühne wird so mit einem englischen, also mit amerikanischem Slang geredet. Also die Lieder sind auf Englisch. Und die tragen alle so diese T-Shirts und natürlich selbstverständlich ist alles auf Englisch da drauf. Und wenn du so ein Einfallspinsel bist und kannst Englisch nicht, dann bist du selber schuld. Also ich verstehe, meine Lieben, wenn das in Amerika passiert, и это супер там. Und das ist super dort. Но почему мы хотим, чтобы это здесь все еще было? Aber wieso wollen wir, dass es auch zu uns so kommt? Все должно звучать по-американски. Also alles muss amerikanisch klingen. Немецкий язык не такой cool. Also deutsche Sprache ist nicht so cool. О, да, конечно. Oh, ja. Немецкий язык очень не cool. Also deutsche Sprache ist nicht so cool. А у нас все cool. Должно быть супер cool. Also aber bei uns muss doch alles super cool sein. Поэтому у нас завтра будет Worship Night. Deswegen werden wir morgen Worship Night haben. А почему бы не сказать просто Лобпрайс-Абенд? Und wieso kann man nicht einfach so sagen, wir werden Lobpreisabend haben. Чем мне нравится Лобпрайс-Абенд? Also, was gefällt dir nicht am Lobpreisabend? Но когда ты скажешь Worship Night. Aber wenn du Worship Night sagst. Двойное помазание приходит. Dann kommt eine doppelte Salbung auf dich. И такой сильный был Worship Night сегодня. Und es war heute so ein starker Worship Night. А послезавтра у нас будет Small Group. Small Groups. Und übermorgen werden wir Small Group haben. Ну, пускай будут, но зачем? Ja, dann sollen sie sein. Нельзя сказать просто малые группы. Und wieso kann man nicht einfach sagen Kleingruppen? Некоторые настолько копируют Америку. Also manche kopieren das so dermaßen, что забыли слово церковь по-немецки. Dass sie überhaupt vergessen haben, wie Kirche auf Deutsch heißt. Слово церковь по-немецки. Also sie haben das Wort Kirche vergessen auf Deutsch. И некоторые пастора говорят, не надо нам называться больше церковью. Und manche Pastoren sagen, wir müssen uns nicht mehr als eine Kirche oder eine Мы Gemeinde nennen. Мы должны быть только Church. Wir müssen nur Church sein. Церковь слишком банальна. Also Kirche ist einfach nur zu banal. Нам нужно называться теперь Church. Also wir müssen jetzt eine Church heißen. Типа, если мы не Church. So ungefähr, wenn wir keine Church sind. Дух Святой не придет больше. Dann kommt der Heilige Geist nicht mehr. Знаешь, Дух Святой приходит не только в Church. Weißt du, der Heilige Geist kommt nicht nur in eine Church. Amen. Amen. Мне почему-то хочется верить, что он приходит в церковь. Ich möchte gerne daran glauben, dass in eine Kirche kommt, in eine Gemeinde. Где нет фальши. Wo keine Falschheit ist. Где нет вот этой наигранности. Wo dieses Aufgesetzte nicht da ist. Где говорят на нормальном языке. Wo man eine normale Sprache miteinander spricht. Не копируют эти штучки из океана. Und man kopiert diese Dinge nicht, die hinter dem Ozean sind. Где ищут оригинальный Дух Святой. Wo man den оригинальный Heiligen Geist sucht. И когда послушаешь некоторых, то кажется, что Дух Святой только по-английски разговаривает. Und wenn du manche so anhörst, dann denkst du, dass der Heilige Geist nur Englisch spricht. Только по-английски понимает. Also er versteht nur Englisch. Если скажешь, прикоснись, Дух Святой, wenn du sagst, Heiliger Geist, berühre mich, то он не услышит. Dann wird dich nicht hören können. А если скажешь, touch me, wenn du sagst, touch me, то он сразу придет. Dann kommt sofort. Знаешь, нет, это неправда. Weißt du, das stimmt nicht. И Лютер сделал пробуждение на немецком языке. Und der Luther hat seine Erweckung durch deutsche Sprache erlangt, also gemacht. Немецком языке. Durch eine gewöhnliche deutsche Sprache. Вот как-то вот все-таки умудрился сделать, а? Also wie kam überhaupt auf so eine Idee? И немецкий язык не помешал Духу Святому. Und die deutsche Sprache hat auch den Heiligen Geist nicht gestört dabei. Дух Святой умудрился обойтись без touch. Also der Heilige Geist hat auf touch verzichtet. И прикасался к людям. Und hat die Menschen trotz allem berührt. Amen. Amen. Как важно вот эта простота. wie wichtig ist diese Einfachheit. Also wenn ich in Amerika bin und dort super. Spricht man von Worship Night, dann ist das okay. Понимаю. Ich verstehe das. Но когда в немецких церквях копируют Америку, aber wenn in deutschen Gemeinden die Amerika kopiert wird, это выглядит криво. Dann schaut das krumm криво. Aus. Also es schaut krumm aus. Нужно быть самими собой. Man muss schon selbst bleiben. Самими собой. Man soll schon selbst bleiben. И в жизни так много фальши. Und in der, in, im Leben ist so viel Falschheit, церковь, dass wenn der Mensch in die Gemeinde kommt, also der rechnet wenigstens hier, dass hier kein Krumm da ist, keine Falschheit da ist und kein Make-up. Also dass hier alles klar und deutlich ist. Ich kam mal einmal zum Essen in ein Restaurant. Also ich mache das Menü auf und dort ist alles so kompliziert Такие niedergeschrieben. Also solche komplizierten, so kompliziertes Menü. Картошку просто с мясом, дайте все. Dann habe ich einfach gesagt, gib mir einfach Kartoffeln mit Fleisch. У нас нет. Wir haben sowas nicht. Я ушел оттуда. Dann ging ich weg von dort. Очень просто. Ganz einfach. Да, жизнь и так сложна. Здесь даже поесть не дадут нормально человеку. Das Leben ist sowieso von sich aus so kompliziert und da kann ich nicht einmal normal essen. И в церквях бывает тоже так сложно. Und in den Gemeinden kann es auch so manchmal zu solchen komplizierten Sachen kommen. Но Иисус простой. Aber Jesus ist einfach. И тебе и мне надо быть простыми. Und auch du und ich müssen einfach sein. Amen. Amen. Когда на футбол люди идут, они там чувствуют себя так классно. Wenn die Menschen zum Fußball gehen, die fühlen sich dort so toll. А, они просто пришли посмотреть, как 22 мужика гоняют кусок кожи. Also sie gehen dahin, um zu schauen, wie 22 Männer, Mannsbilder, irgendwie so ein Stück Leder rumspielen mit denen. Rumspielen, и в квадратный, и в прямоугольный такой квадрат загонять должны. Und dann, dass sie das in das Tor, so ein quadratisches Tor, das reinschießen sollen. Все просто. Es ist alles einfach. Если ворота противника забили, значит, надо орать. Also wenn man in das Gegentor ein Tor geschossen hat, dann muss man schreien. Если другое, значит, надо плакать. Wenn in das andere, dann muss man weinen. Никого не чешешь, если ты при этом оплевал соседа. Если ты на кого-то там, когда кричал, оплевал. Und es interessiert überhaupt niemand, wenn du den Nachbar vor dir vollgespuckt hast. Они там швыряют все время. Also die schmeißen dort Sachen um sich herum. Все просто. Und es ist alles sehr einfach. И всем так классно. Und alle fühlen sich richtig gut darin. Вау. Wow. Знаешь, вот эта простота, она уходит. Weißt du, diese Einfachheit, die schwindet. А люди тянутся туда, где просто. Und, aber die Menschen zieht es dahin, проявить. Wo einfach ist. Эмоции можно проявить, как хочешь. Man kann seine Emotionen zeigen, wie du möchtest. Сказать так просто. Man kann einfach zueinander reden. Обнять кого-то Man kann просто. Einander einfach umarmen. И все, и никаких двойных мыслей. Und das war's. Und keine zweideutigen Gedanken Но mehr. Бог просто, очень простой у нас. Amen. Denn unser Gott ist sehr, sehr einfach, oh, nicht wahr? Halleluja. Halleluja. Еще одну историю расскажу, мы будем. Ich erzähle euch noch eine Geschichte, dann kommen wir zum Schluss. Dann kommen wir zum Abendmahl. Есть англиканская церковь. Es gibt so eine anglikanische Gemeinde. Если кто-то не знает, wenn jemand von euch nicht weiß, собрание was das ist, суперсложных людей. Das ist eine Versammlung von super komplizierten Menschen. Суперсерьезные все. Also super ernsthaften Menschen. И такого проповедника однажды пригласили. Und so hat man so einen Prediger mal eingeladen. Он был молодой. Er war ein sehr junger Prediger. И он вышел на сцену. Und so ging auf die Bühne. Стал что-то говорить. Fing etwas dann zu sagen. И потом вдруг начал смеяться во всё. Und plötzlich fing an zu lachen. Хохочет на всё. Und lacht und lacht und lacht. А они такого никогда не видели вообще. Und sie haben sowas noch nie gesehen. И этот парень не может остановиться. Und dieser junge Mann kann nicht aufhören zu lachen. Его через 5 минут вывели. Man hat ihn nach 5 Minuten begleitet. Пастор вышел. Also der Pastor ging raus. Извинялся так долго. Und hat sich sehr lange entschuldigt. И потом закончил служение. Und dann hat er den Gottesdienst zu Ende gemacht. Заходит к тому парню. Dann geht er zu diesem jungen Prediger. Говорит, ты чего нас так опозорил? Und sagt, wie konntest du uns so beschämen? Смеется и плачет. Aber er lacht weiterhin und weint dabei. Когда я вышел на сцену, er sagt, als ich auf die Bühne rauskam, органист сверху перестал играть. Der Organspieler hat aufgehört zu spielen. И сразу его вырубило, он заснул. Und der ist sofort eingeschlafen. Он заснул. Der ist einfach gleich eingeschlafen. Когда он заснул, und als er eingeschlafen hat, у него был парик. Er hat eine Perücke gehabt. Его парик упал вниз. Und seine Perücke ist ihm runtergerutscht. И он упал на бабушку. Und es ist auf eine Oma которая gefallen, тоже спала. Die auch geschlafen hat. Она проснулась. Sie ist aufgewacht. hat seine Perücke geschnappt. А перед ней сидел лысый мужик. Und vor ihr saß ein glatzköpfiger Mensch, also ein Mann. Он тоже спал. Und er hat auch geschlafen. И она так осторожно. Und sie so ganz vorsichtig. Аккуратно. So ganz akkurat. Положила ему парик на голову. Hat ihm diese Perücke auf dem Kopf gelegt. Мужик проснулся. Der Mann ist aufgewacht. О, чудо! Und hat gedacht, о, Wunder! Заснул лысый. Проснулся, волоса. Eingeschlafen war ich kahl und aufgewacht habe ich plötzlich Haare. Он разозлился. Und aber trotzdem und разозлился. Und dann hat er gemerkt, dass es eine Perücke ist und hat sich verärgert. На соседний ряд. Und hat das auf die Nachbarsreihe einfach geschmissen. Pastor говорит, а что было дальше? Und der Pastor fragt, was war weiter? Говорит этот парень, меня просто вывели в этот момент, я не знаю, что было дальше. Und dann hat er gesagt, in diesem Moment hat man mich rausgeführt, ich weiß nicht, was weiter war. Наверное, Бог сделал так, чтобы этот парик упал. Wahrscheinlich hat Gott so das veranlasst, dass diese Perücke runterfiel. Ему нравится простота. Also ihm gefällt diese Einfachheit. И это так здорово. Und es ist so toll. Когда мы можем в церкви смеяться. Wenn wir in der Gemeinde lachen können. И Бог хочет, чтобы ты радовался. Und Gott möchte, dass du dich freust. Чтобы не было фальши в твоей жизни. Dass keine Falschheit in deinem Leben da ist. И Он хочет разрушить всю эту сложность дьявола. Und er möchte all diese komplizierten Dinge vom Teufel in dir zerstören. Религиозность в наших diese мозгах. Diese Religiosität in unseren Gedanken. В наших сердцах. In unseren Herzen. И Господь, Он здесь. Und der Herr ist hier. Да, мы сейчас закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen jetzt schließen. И будем молиться. Und beten. Будем молиться. Und werden beten.